Wir sind Acme. Wir sind Radio. Acme Nippon Air. Auf der Radiofabrik Salzburg. Hallo und herzlich willkommen zu Acme Nippon Air. Heute hier am 12.03.2015. Gut, es weckt uns ein bisschen komisch, weil die Sendung ist voraufgezeichnet. Servus! Es ist so hell draußen, da bin ich nicht dran gewöhnt. Das liegt daran, weil meine eben schon gehörte Studiopartnerin hier leider sonst keine Zeit hat. Das ist halt so, wenn man arbeiten muss und so spät nachts. Ich bin eine sehr beschäftigte Person. Ja, wer bist du überhaupt? Hallo? Ich bin die Kiki. Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin in Salzburg geboren. Ich bin Österreicherin. Ich komme aus Salzburg. Ich wohne auch gerade wieder in Salzburg. Ich habe aber 2 Jahre ungefähr in Japan verbracht. Hallo, Leute! Servus! In Japan warst du, ja. Genau. Nur zu Urlaub oder? Nee, also am Anfang, ich bin jetzt 19, aber als ich 15 war, bin ich das erste Mal nach Japan geflogen und damals war es noch Urlaub, mehr oder weniger. Da bin ich dann 3 Monate nach Japan geflogen und habe mich dann mit einem Plattenlabel zusammengetan und seitdem bin ich dann so ungefähr 8-mal oder 7-mal wegen Arbeit hingeflogen, aber bin dann auch hingezogen, habe dort gewohnt. Ja. Also ich habe Musik gemacht in Japan. Oh, da, über das alles wollen wir ja auch heute dann mal reden. Jetzt gucke ich auf die Zeit. Aber wie kommen wir überhaupt dann dazu, so Japan sich dafür zu interessieren? Und was hast du da so gemacht am Anfang? Ja, also wie ich so richtig in Japan reingekommen bin, war, als mir meine Mutter vor vielen, vielen Jahren zu Weihnachten ein Spiel namens Tales of Symphonia gegeben hat. Kennst du das? Ich habe da von Lieder, hättest du mir sagen müssen, hätte ich die mitnehmen können. Das ist richtig gut und ich habe es dann auf der GameCube gespielt und dann hat mich das Ganze interessiert, der Stil von den Charakteren und so. Das war ja halt sehr animehaft und dann habe ich mich mehr darüber informiert, habe herausgefunden, es gibt sehr, sehr viele Spiele dieser Art und auch Animes und das ganze Zeug. So habe ich dann quasi erfahren, dass es da so eine Welt gibt, eine Kultur, eine Otaku-Kultur. So bin ich dann reingekommen und habe dann angefangen, sau viele Spiele zu zocken und dann bin ich aber in die Musikszene von Japan reingekommen. Ja, stimmt. Du hast dann auf YouTube, kann man sie heute noch angucken, getanzt. Ja, genau. Also ich habe dann so japanische Idols kennengelernt, habe es auf YouTube gefunden, so Gruppen. Zum Beispiel die erste war Baby Scobo, ja. Das ist eine Idol-Gruppe bestehend aus 7 Mädels und ich habe die dann gesehen und habe mir gedacht, was ist das? Das sind junge Mädels, so um die 11, 12 Jahre und die tanzen damals und singen. Ja, und voll komisch, aber das hat mich dann voll interessiert und in ihren Bann gezogen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe gesehen, dass sehr viele Leute in Japan so Dance-Covers machen zu diesen Liedern von Idols oder auch von Anime-Liedern und so, weil da gibt es immer so Choreografien dazu. Und habe ich mir gedacht, ich will das auch machen. Ja, da können wir uns ja mal eines anhören von diesen Liedern aus Bakemonogatari. Oh! Das habe ich auch getanzt. Ja, das, was du jetzt abspielst. Ich weiß, von der lieben Kana Hanasawa. Hanazawa. Leider kann man jetzt nicht sehen, wie sie jetzt hier wahrscheinlich mittanzt. Oh, das kennen alle. Ja, kann man auch auf YouTube schauen, das Video. のように固いそんな意志で地にも積もれば山となる。 Ja, schöner Titel, ich weiß. Ah, also du hast dann getanzt und dann, wie sind die auf dich, irgendwer ist auf dich aufmerksam geworden? Ja, oder? Also ich habe so 2 Jahre ungefähr auf YouTube nur diese Videos gemacht und da habe ich schon eine kleine Fanbase gesammelt und dann habe ich angefangen auf einer japanischen Seite zu streamen und da ging es dann richtig los. Dann, ich hatte von der ersten Sendung an 1000 Zuschauer. Oh, davon könnte ich träumen, so viele Klicks habe ich ja insgesamt bei den besten Sendungen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, das war halt damals auf dieser Seite, das ist so eine japanische Seite namens Nico Nico Doga, da kann man auch live streamen. Und da waren halt damals noch überhaupt keine Ausländer, die da gestreamt haben. Und deswegen war es schon ein bisschen was Besonderes. Ja, aber hast du da auf Deutsch ge... Nee, ich habe versucht, auf Japanisch zu reden. Damals konnte ich noch überhaupt nicht Japanisch. Nur so Standardsachen wie ah, kawaii oder konnichiwa und sowas. Ja, aber dann habe ich halt irgendwie fast jeden Tag gestreamt und ich habe jeden Tag tausende von Zuschauern gehabt. Und dann habe ich halt wirklich ganz schnell die Sprache gelernt. Und dann habe ich auch so langsam so Angebote gekriegt aus Japan. So, wir hätten dich gerne im japanischen Playboy und so. Ich war auch im japanischen Playboy. Oh, echt? Ja, aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Aber würde. Wahrscheinlich auch erst ein paar Jahre später, weil da warst du 15, oder? Ja, ich war 15. Ja, da war ich mit 15 im Playboy. Okay, ja gut. Ne? Ja, aber ja, Japan okay. Halt. Also ihr sollt euch das jetzt so vorstellen, dass ich voll groß auf einer ganzen Seite war, aber so war das leider nicht. Egal. Aber dann kamen halt einige Angebote und dann war es auch schon soweit. Und ich hatte mein erstes Mal, meine erste Reise nach Japan geplant. Mhm. Und da habe ich halt schon ausgemacht gehabt, dass ich mich mit einem Plattenlabel namens Victor Entertainment in Japan dann treffe, mit denen rede. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Wie kommt eigentlich dieser Name Kekehime dann da? Ist der von der Firma oder hast du dir den? Nee, den habe ich schon seit Anfang an gehabt. Ich habe mir einfach gedacht, okay, ich brauche jetzt einen Namen, den ich im Internet verwende. Habe mir gedacht, okay, was ist jetzt original? Was passt zu mir? Und ich liebe Kuchen, deswegen Keki. Ganz am Anfang war es nur Keki. Habe mir gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen wenig, ein bisschen langweilig. Also habe ich noch Hime dran gesteckt. Weil das heißt Prinzessin, also bin ich die Torten- bzw. Kuchenprinzessin. Was Keki ich mich nur Hime. Frage, das sieht man dir nicht an. Nicht? Achso. Nee. Weil ich nicht so fett bin. Nee, sieht nicht aus, wirst du Kuchen ständig essen. Ja, tue ich, aber ich esse so viel süßes Zeug. Jetzt gibt es in Salzburg nämlich endlich mal einen Donutladen. Kennst du den? Der ist richtig gut. Nee, du, so viel Geld habe ich nicht. Donuts! Ja, und dann hast du da dann angefangen, Musik zu machen? Nee, also beim ersten Mal, da habe ich halt die Leute erstmal kennengelernt und dann an dem Tag, nach 3 Monaten, wo ich dann abgereist bin, also an dem Tag, wo ich... Du warst 3 Monate dort? Ja. Wow. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt dahin fliege, dann muss ich gleich einmal ganz lange da sein, weil das Visum, das Touristenvisum hat ja maximum 3 Monate. Ja. Und dann am letzten Tag habe ich einen Anruf gekriegt, hey, Kekehime, wir rufen dich wieder nach Japan und zwar hätten wir dich gerne im Herbst, wir zahlen für dich und dann machen wir ein bisschen Musik. Und dann habe ich gesagt, what? Oh, cool. Und dann, ja, das war eigentlich alles, was sie mir gesagt haben. Und dann hat sich das so langsam ergeben. Sie haben mir halt Informationen gegeben. Dann bin ich wieder nach Japan geflogen. Im darauffolgenden Herbst, kurz danach. Ja. Wollen wir uns den Titel vor anhören oder willst du was zum Titel sagen? Einer ja, von denen? Ja, ja. Also ich bin dann halt im Herbst nach Japan gekommen. Da haben wir schon Musik aufgenommen, aber das war jetzt nicht das, was wir jetzt abspielen. Was wir jetzt abspielen, kommt aus meinem Major-Debüt-Album. Das kam 2012 raus und dieses Lied ist quasi das Lied, was das Album und meine ganze Gruppe repräsentiert. Und nochmal eine kurze Sache dazu. Kimi Iro in Yoku. Das ist, ich war da in so einer Idol-Gruppe mit zwei Japanerinnen, also ich singe das nicht alleine. Ich hoffe, euch gefällt's. Kimi Iro in Yoku. Das jetzt, oder? Ich glaube nicht. Das wär's tun, Jule. Tone Yule hier beim, na, nicht Götterfunk, aber trotzdem Musik aus Salzburg in einem gewissen Sinne. Hallo, wir sind wieder da. Mit Kiki Hiebe. Ja, Servus. Und wie hat es dir gefallen, mein Lied? Schön, sehr schön, ja. Ich finde die alle, ich mag ja solche Lieder sowieso, aber ich finde das selbst gemacht. Ich habe also das Video geguckt, das ist sehr, sehr bunt. Ja, über das Video will ich jetzt eigentlich nicht so reden. Müssen wir auch nicht. Ich wollte, es geht eher, mich interessiert eher so, wie ist das dann als Idol, wenn man dann so, weil du bist ja dann in der Gruppe gewesen, wie ist denn so das, als Idol zu arbeiten? Ja, also sehr viele Regeln, wo man sich auch denkt, okay, muss das jetzt sein? Wieso? Aber man muss es durchziehen und viel arbeiten. Also es schaut halt so aus, als ob diese Idols nur auf der Bühne schön rumtanzen und alles lustig, aber dahinter ist sehr viel Management, sehr viel organisatorisches, sehr viel kompliziertes Zeug auch. Ja, sehr viel Training wahrscheinlich auch. Ich meine, singen und gleichzeitig tanzen, das war für mich am Anfang ein großes Problem. Ich habe halt kaum Puste gekriegt. Aber mit der Zeit war es wirklich einfach kein Problem mehr, weil mein Körper hat sich daran gewöhnt und ich konnte einfach eine Stunde lang tanzen und singen dabei. Und wie häufig hast du das gemacht? Also so gegen Ende, beziehungsweise in unseren goldenen Zeiten von meiner Gruppe, haben wir echt jeden Tag so 3 Konzertchen gehabt. Oh. Ja. Ich stelle mir gerade vor, ich müsste ja 3 Sendungen am Tag fahren. Also eine Stunde. Wir würden dann in der Früh, also ich würde dann so gegen 6, 7 Uhr aufstehen, dann los, also mich fertig machen, dann los zum Konzertdings, dann die Proben und dann, ja, bis zum Abend, so gegen 9 Uhr, würde ich dann nicht mehr nach Hause kommen. Da hat man dann auch nichts von Japan. Doch, sicher. Du hast dann dort richtig gelebt, glaube ich, oder? Ja, also ich habe in Tokio und in Osaka gelebt und habe zeitweise in der Gastfamilie gelebt, zeitweise hatte ich mein eigenes Apartment, dann habe ich im Office, im Büro quasi von meinem Management gewohnt, die letzten 2, 3 Monate. Ich hoffe nicht im Pappkarton oder so. Nee, ich hatte schon mein eigenes Zimmer, aber ja. Ich habe einiges durchgemacht, also jetzt nicht im negativen Sinne, auch im negativen Sinne, aber auch im positiven Sinne. Gab es da negative Geschichten? Oh ja. Also es war richtig hart, eigentlich. Oh, ich habe die ganze Zeit, als ich ein Idol war, ich kann mich erinnern, dass ich sehr viel geheult habe und sehr oft gedacht habe, ich will das eigentlich nicht mehr. Aber jetzt, wo ich so zurückdenke, war das schon eine sehr geile Zeit und ich will es eigentlich nicht rückgängig machen. Ist doch schön. Ja. Hören wir uns da mal einen Titel von dir an, oder? Blooming Song. Ja, das war von unserer letzten CD und ist eigentlich eines meiner Lieblingslieder und sehr viele gute Erinnerungen stecken in diesem Lied. Also, das ist auch so ein Frühlingslied, also passt gerade zu dieser Saison. Ich wollte gerade sagen, was so der Thema ist, so von wegen Blooming kann ja alles Mögliche bedeuten. Mhm. Dann hören wir doch mal rein und ja, jetzt müssen wir nicht noch Zeit strecken, aber egal. Hören wir einfach mal rein, die Nachricht kommt mal dann eine Minute früher. Bitteschön. これは東京の午前7時半までにです。ここでは日本についてエッグミーニュースです。 Es ist 23:30 in Salzburg, 7:30 in Japan, die Nachrichten. Auch vier Jahre nach den verheerenden Erdbeben in Tohoku findet die Erde keine Ruhe. 774 Nachbeben wurden laut dem japanischen Meteorologischen Institut allein in diesem Jahr gemessen, doppelt so viel Erdbeben wie noch vor dem 9,0-Schock am 11. März 2011. Insgesamt waren es 8.100. Währenddessen gedachten der Tenno Akihito, seine Frau und 1200 Gästen den Opfern des Erdbebens, Tsunamis und der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Der Tenno betonte, das Erdbeben sollte als Weckruf in Erinnerung behalten werden, Japan sicherer zu machen für die kommenden Generationen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Rede in Tokio Japan für seine mangelnde Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges kritisiert. Diese sei notwendig, so die Kanzlerin, um das Verhältnis Japans zu seinen Nachbarstaaten entscheidend zu verbessern. Deutschland habe, so Merkel, mit der 68er-Bewegung die Verbrechen des NS-Regimes von 1933 bis 1945 thematisiert und dadurch seine heutige Stellung in Europa erlangt. Ähnliches wünsche sie sich für Japan, wo Themen wie Comfort Women oder die Bombardierung Nanjings bis heute tabuisiert werden. Nur so könne dem sich versteckenden Nationalismus Einhalt geboten werden. Die Idolgruppe Baris Kobo hat sich nach 11 Jahren Bestehen am 3. März auf unbestimmte Zeit aufgelöst. Die Hello Project-Gruppe, bestehend aus 7 Sängerinnen, sang sich vor allem mit Titeln wie Genghis Khan in die Herzen der Fans. Außerdem stellte sie den Rekord der am längsten personal unveränderten Idolgruppe Japans. 10 Jahre lang wurden 36 Singles und 9 Alben in derselben Besetzung produziert. Grund für das Ende ist, so das Management, der Wunsch der Bandmitglieder, ihre Solokarrieren zu forcieren. Und wir kommen zum Wetter in Japan. Am Freitag, heute ist es noch ein bisschen verschneit im Osten von Tohoku. Fukushima meldet 8 Grad, 11 Grad in Tokio, 12 sonnig in Osaka und 14 in Fukuoka. Wir kommen zum Samstag. Am Wochenende wird es regnerisch im Osten mit 7 bis 10 Grad und im Westen dafür sonnig bei 9 bis 10 Grad. Die Temperaturen steigen dann auch zum Glück zum Sonntag endlich mit 11 Grad in Tokio und 13 Grad in Osaka mit Sonne, 3 Grad in Sapporo. Am Montag ist es dann sehr sonnig bei Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad und 5 Grad in Sapporo. Dienstag wird es sogar noch ein bisschen wärmer mit ganzen 22 Grad in Fukuoka und 20 Grad in Osaka. Etwas kälter in Tokio mit 15 Grad. Das hält sich allerdings nicht lange. Am Mittwoch wird es regnerisch mit Regen und 18 Grad in Osaka und Fukushima und 16 Grad in Tokio. Der Regen hält sich dann leider auch am nächsten Donnerstag. Die Temperaturen auch dort. 18 Grad Tokio, 17 Grad Osaka und 6 Grad in Sapporo. We'll be right back. Mindestens die letzte Strophe habe ich hundertprozentig verstanden. Alles verstanden. Das war ein sehr schönes Lied. Glaube ich dir. Das ist halt das Problem, wenn man noch nicht so gut Japanisch oder fast nicht Japanisch kann. Leider schäme ich mich immer für. Es stört zum Glück nicht beim Arbeiten. Bei mir, wir, die, die hier in der Sendung zugehört haben, wissen, ist Kiki Hime. Servus. Ein junges Mädchen aus Salzburg, das 2,5 Jahre, glaube ich, waren es. Ja, ungefähr. Ungefähr. In Japan war und dort als Idol, als japanischer Musikstar. Nicht Star. Naja, Gott, du bist Star, mehr Star als ich in dieser Sendung heute. Naja, ich habe Musik gemacht in Japan und noch ein paar andere Sachen. Ein bisschen geschauspielert, ein bisschen gemodelt, ein bisschen synchron gesprochen. Ja, Gott, wenn man in einen bestimmten Automaten geht in Japan, hört man deine Stimme. Also. Genau. Die Ehre habe ich nicht. Ja, vielleicht wird es ja noch. Man weiß nie, was einem im Leben passiert. Das stimmt. Jetzt bist du allerdings hier wieder in Österreich und du bist nicht mehr Idol. Wie kommt das dann, wie ist das gekommen, dass du dann damit aufgehört hast, Idol zu sein. Ja, machen. Also das war so, wir waren ja eine Gruppe bestehend aus 3 Mädels und unsere Leaderin, die Canopy, die hat dann beschlossen, dass sie aufhören will und austreten will. Und wir haben uns halt vorbereitet auf ihr letztes Konzert und so und es lief alles super und wir hatten eigentlich geplant, dass wir weitermachen und noch neue Mitglieder dazu holen. Und dann kam es soweit, sie ist halt ausgetreten und dann war es leider so, dass ich auch aufhören musste, weil die japanische Immigration hat zu mir gesagt, ich hatte ein Entertainment-Visum, wo ich einfach live auftreten kann und modeln und alles Mögliche machen kann. Nur dann haben sie halt gesagt, ich darf jetzt nicht mehr in solchen Live-Houses auftreten, wo man was zu trinken kaufen kann oder was zu essen. Warum nicht? Ja, weil, ja, einen wirklichen Grund gibt es dafür nicht. Ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun, dass früher in Japan sehr viele, also von dem, was ich gehört habe, viele Philippiner und so, nach Japan gekommen sind mit dem Entertainment-Visum und haben dann viel Scheiße damit gebaut. Ja, stimmt, Prostitution und sowas, aber ich meine, das ist ja bei dir nicht der Fall gewesen. Sprich, die haben also einfach wieder mal irgendein Beamter nicht nachgedacht und hat einfach gesagt, Stempel drauf, die darf nicht mehr. Ja, naja, es ist halt nicht wirklich aktuell, diese Regel von dem Visum. Und unsere Live-Auftritte waren halt wirklich zu 90% in solchen Live-Houses. Und wenn ich das nicht machen konnte, dann könnte ich echt fast nicht mehr auftreten. Mein Management hat gesagt, ist kein Problem. Du tretest halt dann immer dann auf, wenn wir nicht in einem Live-House performen. Aber das wäre halt für mich viel zu wenig gewesen. Ich habe mir gedacht, okay, dann bin ich kein wirklicher Teil mehr von dieser Gruppe und ich kann nicht wirklich so viel beitragen, wie ich eigentlich wollte. Und dann beschlossen, okay, ich gehe raus und mache einfach solo irgendwas. Dann habe ich ein halbes Jahr lang mit meinem Management weitergearbeitet in Japan, habe dann viele so TV-Sender und so abgeklappert, habe mich vorgestellt, habe gesagt, hallo, ich bin Kiki, ich bin jetzt solo unterwegs, wenn ihr irgendwas für mich habt, irgendeine Arbeit, bin dafür bereit. Und dann habe ich langsam auch so Jobs gekriegt, habe so das erste Mal im Fernsehen geschauspielert und so ein Zeugs. Es lief alles recht gut. Aber dann kam es noch zum Ende von der ganzen Geschichte so, dass ich wieder zurück nach Österreich musste. Weil es gab so ein paar Probleme. Ein großer, großer Hater von mir hat mein Management so ziemlich verarscht, hat ihnen gesagt, dass er halt so ein Eventmanager ist und dass er mich gern auftreten wollen haben, performen wollen, haben wollen würde. Ja. Und ja, hat dann mein Management mehr oder weniger so dazu beeinflusst, dass sie mich feuern und so weiter. Und so kam es dann auch. Hä, wie, das verstehe ich nicht. Wie kann ein Hater, ich meine, ein gutes Management scheißt doch auf die Hater. Ich meine, Hater ist heißt doch, dass man berühmt ist. Die haben nicht gewusst, dass er ein Hater ist. Der hat sie halt richtig verarscht. Hat gesagt, hey, ich bin Eventmanager und ich mache so ein Event im Sommer. Ich hätte gern die Kiki Hime, dass sie da auftritt. Und ja, mein Management hat ihm alles geglaubt und dann wurden die voll beeinflusst und er hat sie dann dazu gebracht, dass sie mich feuern. Ja, hat ihnen ziemlich viel Scheiße erzählt, weil er natürlich mein Leben ruinieren wollte, was er dann auch geschafft hat. Und dann wurde ich gefeuert von meinem Management und dann hinterher habe ich erfahren, dass das dieser Hater war, weil der hat es auf seinen Tumblr gestellt, hat diese privaten Nachrichten von ihm und meinem Management und hat das alles da, hat da richtig geprahlt, dass er das geschafft hat, mein Management dazu zu bringen, mich zu feuern. Was für Arschlöcher gibt es. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Ja. Was für Arschlöcher gibt es. Ich meine, ganz ehrlich, das sind immer die Leute, wo ich mir denke, ihr selber nichts im Leben erreicht, aber dann versuchen anderen das Leben schwer zu machen. Und dieser Hater, den hatte ich wirklich schon seit Jahren auf dem Hals. Also der hat wirklich seit Jahren versucht, mein Leben mit allen Mitteln zu zerstören. Und ich habe dann versucht, noch irgendwie ein normales Arbeitsvisum zu kriegen in Japan. Ich habe mir so viele Sachen, so viele Möglichkeiten durchgeschaut. Aber es hat dann einfach nicht geklappt und ich musste zurück nach Österreich letzten Sommer. Doof. Aber aus der Zeit haben wir noch ein schönes Lied als Erinnerung. Ja, das ist eines meiner Lieblingslieder. Es geht darum, dass ein Mädchen einen zweidimensionalen festen Freund hat. Also das Lied heißt Nijigen Kaleshi Und die hat halt lieber einen Typen, der zweidimensional ist, als einen dreidimensionalen Freund. Vielleicht kennen das einige Leute hier umgekehrt, die gerne eine zweidimensionale Freundin hätten von einem Anime oder so. Diese typische Otaku-Dings, ja. Glaubt mir, ihr könnt alle auch einen dreidimensionalen Liebhaber oder Liebhaberin haben. Glaubt mir. Manchmal sind die sogar gleichzeitig auch noch genauso anime-mäßig wie zweidimensionale. Hab ja, ich ja das aber. Glück. Also bitte schön, Nisigen Kalashi. Wunderbare Trompeten. Ja, finde ich auch. Also ihr solltet euch ja alle dieses Album holen, weil dieses Album hat nur geile Lieder drin. Kann man das noch kaufen? In Japan, ja. Fiese. Aber manche Lieder gibt es auf YouTube. Ah, ja. Okay, aber nicht so ganz legal dann natürlich. Naja. Jetzt gibt es das heißt natürlich, ich habe jetzt immer so meine Gäste, wenn sie hier in der Sendung sind, erzählen sie nicht nur von sich, was sie machen, sondern auch, was sie an Anime interessiert. Mhm. Und ich glaube, du hast einen ganz speziellen Anime, der dir besonders gefällt. Ja, so sehr, dass ich die Salzburger hier auch schon damit vollkommen verseucht habe. Der Anime heißt, hatte zwar zwei Staffeln, aber die erste Staffel heißt Selector Infected Wicross oder Wixos, wie auch immer. Es geht um ein Kartenspiel. Und der Anime ist ziemlich düster und finster und dramatisch, vergleichbar mit Madoka Magica. Vom Feeling her und von das, naja, also ich sag's mal so, es sterben Menschen. Sterben? Die verschwinden nicht nur im Nichts, so wie bei Yu-Gi-Oh!, sondern die sterben richtig? Ja, bei Yu-Gi-Oh! Weiß ich nicht, also Yu-Gi-Oh! Hat mich nie wirklich angesprochen, aber manche haben gesagt, es geht in die Richtung, keine Ahnung. Würde ich jetzt nicht sagen. Wicross ist viel geiler, das weiß ich so schon. Und zu dem Anime-Release wurde gleichzeitig auch wirklich das Kartenspiel in echt auch in Japan released. Also das ist richtig cool alles. Ich empfehle es euch und am besten mit dem Anime schauen und dann das Kartenspiel auch probieren. Man kann zwar das nur in Japan im Moment kaufen, aber ich glaube vielleicht auch so auf Amazon und so. Ja, sollten vielleicht irgendeine Firma jetzt langsam mal nach Deutschland importieren. Ja, ich habe ein paar Decks mitgebracht, damit ich hier mit ein paar Salzburgern das spielen kann. Und ich habe es auch gecosplayt, diesen Anime. Also, ja. Ja. Sehr empfehlenswert. Du meintest, du warst die Erste, die das gecosplayt hat. Genau, auf der ganzen Welt. Sogar echt? Bevor irgendein Japaner das gecosplayt hat. Ja. Oh ja, oh, ich bin so verliebt, so vernarrt in den Anime. Ja, dann wollen wir uns mal das Opening angucken. Anhören. Das interessanterweise irgendwie überhaupt dann nicht so von der Stimmung her wieder mal zu. Ja, ist ein bisschen happy-go-lucky. Ja, mysteriös. Aber der Titel passt. Killy ja. Killy Joker. müssen wir leider ein bisschen früher raus, weil wir haben ja keine Zeit. Ja, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Es ist eine Vorwurfszeit und trotzdem haben wir Zeitprobleme. Das ist doch schön. Ja, wir haben viel zu bereden, gell? Ja, ja. Du bist halt ein interessanter Mensch. Ja, du siehst das nie so, aber ist so. Weil du immer meinst, ja, das war schon alles, aber du ist doch nicht so. Ich meine, du machst jetzt auch dann wieder Sachen, oder? Naja, also ich mache halt gerade wie so ein normaler, stinknormaler Mensch, eine stinknormale Lehre. Ist doch schön. Aber nebenbei mache ich halt immer noch solche Streams und noch zwischendurch ein paar Tanzvideos. Und weil ich eigentlich schon noch gerne weiter Musik machen würde, zwar nicht als Hauptberuf oder so, sondern nur so ein bisschen Independent Stuff. Es gibt hier in Salzburg eine Gruppe namens Animix, die kennt ihr vielleicht. Ja, die war schon mal Thema hier in der Sendung. Ja, und die haben wieder bald ein Treffen und da werde ich zum Beispiel live auftreten und meine alten Lieder performen. Wann ist das? Am 20. Also ist schon sehr bald. Am 20. März im Joko. Genau. Das ist in der Gestettengasse. Genau, mal schauen, ob ich dann bei anderen Treffen auch nochmal auftreten werde. Ja, ist das so. Ich meine, man muss ja nicht alles immer hauptberuflich machen. Wenn es einem Spaß bringt, sollte man aber nicht mehr aufhören damit. Ja, ja. Aber ich bin irgendwie voll aus der Übung. Ich kann überhaupt nicht mehr diese Puste bewahren. Du musst trainieren. Ja, ich habe ein bisschen geprobt schon. Also. Ah ja, und ich bin jetzt auch einer der Administratoren von Animix, weil die so lieb waren, um mich ins Team zu holen. Dankeschön. Ja. Also für alle Interessenten an Anime und Japan und Co., die in Salzburg wohnen, die sollten sich mal Animix anschauen. Animix. Okay. Ja. So, und jetzt müssen wir nämlich leider langsam die Sendung ausfaden. Nein, wieso? Ja, weil die Zeit vorbei ist. Kann das sein? Wir sind ja nicht mal live. Ja, aber für die Leute, die jetzt gerade live hören, ist es jetzt kurz vor Mitternacht und damit geht's gleich in die Nachtschiene. Oh, und okay. Damit ist es leider... Danke, dass du hier in der Sendung warst. Es hat mir super Spaß gemacht. Das war echt eine coole Sendung. Danke ebenfalls. Ja. Darf ich am Ende noch was machen von mir, was ich immer am Ende von meinen Streams mache? Natürlich darfst du das. Okay. 3, 2, 1, los. Toishi! Keki Bibu! Das ist cool. Ja. So, das versteht jetzt keiner. Ja, so, jetzt starten wir schnell den Titel, damit die Live-Zuhörer noch den Anfang hören können vom letzten Titel von Barry Scobo. Die haben jetzt ja leider aufgehört, wo du gesagt hast, das willst du nicht hören, aber es ist ja leider so. Die den Stream sich nicht live anhören, sondern auf der CBA. Den Link dafür gibt es dann auf der Facebook-Seite und wahrscheinlich auch von Kiki Hime dann. Mhm. Und da gibt es dann das Lied Ganz. Genau. Jetzt gibt's hier Barry Scobo. Love Together. Wasurenai wa kyou made no suteki na kono michi wo suki yo suki dai suki. Don't let